Zack, es jede mich, sag es euch, Rapper, nein, für alle mal. Wer labert, kriegt ein Schild, der zucken, ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich mach alles klar, ich schrei Feuer frei wie Rammstein. Sie haben lang genug gewartet, Manny, bring die Drums rein. Jeder liebt jetzt Hip-Hop, doch verbreitet negative Vibes. Man, ich werd's nie begreifen, warum feiert jeder diesen Scheiß? Ich krieg Bock darauf, alles in der Brust zu schlachten. Aber ihr habt Glück gehabt, ich muss auf meinen Blutdruck achten. Tja, spür die Macht in mir, du Jedi-Ritter. Hip-Hop war mein Vater, Mann, und Superman, mein Babysitter. Gebt euch die CD, ihr Ficker. Boom, boom, Chuck, neben mir wirkt alles, was ihr schreibt, dumm und platt. Ich mach das weiter, auch wenn ich hier keinen Fan kriege. Scheiß auf alles andere, das ist 7-9 Talentschmiede. Die sagen, das ist es nicht wert, ohne Scheiß. Doch ich mach alles, was dem Weg steht, jetzt im Erdboden gleicht. Sag es allen, sag es jedem, dein Projekt will baden gehen. Ihr fallt alle vom Glauben ab, wenn dieses Ding im Laden steht. Sag es jedem, was der Typ für Lieder schreibt. Mit Zeilen, die dein jämmerliches Rapper-Ego niederreißen. Sag es jedem, dein Projekt will baden gehen. Ihr fallt alle vom Glauben ab, wenn dieses Ding im Laden steht. Sag es jedem, was der Typ für Lieder schreibt. Mit Zeilen, die dein jämmerliches Rapper-Ego niederreißen. Ich planier dein Ego-Punk, bis man es karten kann. Und stell es neben Lean und Cappuccino in den Plattenschrank. Du bist kein gemachter Mann, du bist ein verwöhntes Kind, das seine Bürde durch die Form zieht wie ein verkackter Junk. Das hier ist nicht just for fun, nein, ich hab kein Geld in Sicht. Doch jede neue Platte klingt, als wäre es meine greatest Hits. Du laberst denselben Mist, jeden Tag aufs neue Partner. Doch ihr könnt euch den Weg ruhig verbauen, ich bin nicht euer Vater. Yeah, dreht es auf und lasst die Reifen quietschen. Battle Tracks sind keine Competition, sondern Scheibenschießen. Ich treff den Feind präzise, was ich auf den Beat schreibe. Trifft dich in die Kniescheibe und lässt dich alleine liegen. Doch jetzt genug mit Militär, ich meine es ernst. Wie will ich wehr, mein Leben schwer, ich hier als Gangster vor dem Herrn. Ich bin nicht Flair, doch ich mach auch kein friedliches Zeug. Denn ich bin, wie ich bin, auch wenn der Beat nicht mehr läuft. Yeah. Sag es jedem, dein Projekt will baden gehen. Ihr fallt alle von Glauben ab, wenn dieses Ding im Laden steht. Sag es jedem, was der Typ für Lieder schreibt. Mit Zeilen, die dein jämmerliches Rapper-Ego niederreißen. Sag es jedem, dein Projekt will baden gehen. Ihr fallt alle von Glauben ab, wenn dieses Ding im Laden steht. Sag es jedem, was der Typ für Lieder schreibt. Mit Zeilen, die dein jämmerliches Rapper-Ego niederreißen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.